3b. Was sagt der Personalchef im Interview? Hören Sie und schreiben Sie in die Lücken. 1. Meistens kündigt ein Angestellter bei seiner Firma, wenn er sich verändern möchte. 2. Wenn es ein gutes und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis war, verläuft so ein Kündigungsgespräch harmonisch und beide Seiten bedauern die Kündigung. 3. Wenn ein wichtiger Mitarbeiter zu einer anderen Firma gehen will, versucht der Personalchef der alten Firma, ein interessantes Angebot zu machen, damit er bleibt. 4. Wenn die finanzielle Lage einer Firma stabil ist, muss selten Personal reduziert werden. 5. Wenn ein Mitarbeiter lange bei der Firma gearbeitet hat und gekündigt werden muss, bekommt er eine Abfindung. 6. Je länger er bei der Firma war, desto größer ist die Abfindungssumme. 7. Bei einem Bewerbungsgespräch muss der Bewerber höflich sein und passende Kleidung tragen. 8. Er muss sich gut über die Firma und die neue Stelle informiert haben. 9. Der Personalchef möchte etwas über seine Motivation und seine Fähigkeiten wissen. 10. Am besten ist es, in einem Bewerbungsgespräch möglichst authentisch zu sein. 11. Der Bewerber sollte von Anfang bis Ende des Gesprächs höflich und konzentriert dabei bleiben und zeigen, dass er sich gut vorbereitet hat.